Konsolidierung der Bundesbahn 1982 bis 89. Nach dem Regierungswechsel hatte ich Oktober 1982 im Bundesfinanzministerium die Leitung des Referats Finanzfragen des Verkehrs übernommen. Unter anderem gehörten die finanzielle Beaufsichtigung der Bundesbahn und die Genehmigung ihres jährlichen Wirtschaftsplans gemeinsam mit dem Verkehrsministerium zu meinem Aufgabenkreis. Die Bundesbahn war damals wie die Bundespost ein Sondervermögen des Bundes mit eigener Wirtschaftsführung. Für beide Sondervermögen wurden die Haushaltsrechte des Bundes von meinem Referat wahrgenommen. In den Jahrzehnten zuvor hatte offenbar niemand die darin liegende Machtfülle und die Gestaltungsmöglichkeiten erkannt. Zu tun gab es genug. Der Zuschuss des Bundes an die Bundesbahn war von 1,55 Milliarden D-Mark im Jahre 1964 auf 13,11 Milliarden D-Mark im Jahr 1979 gestiegen, und seine weitere Entwicklung stellte eines der größten Risiken für den Bundeshaushalt dar. Zwar war der Zuschuss im Jahre 1980 gedeckelt worden, aber die Bundesbahn war daraufhin auf eine steigende eigene Verschuldung ausgewichen. Dies beendeten wir 1983, indem wir die jährliche Verschuldungsmöglichkeit der Bundesbahn auf 2,5 Milliarden D-Mark begrenzten, für alle größeren Investitionen die Vorlage eines nachprüfbaren betriebswirtschaftlichen Rentabilitätsnachweises durchsetzten, die jährlich zulässigen Bruttoeinstellungen auf 1.500 Mitarbeiter begrenzten bei Abgängen von 10.000 bis 13.000 im Jahr. Die Summe der Mitarbeiter sank so in 7 Jahren bis 1989 um 70.000 oder 25%. Das wirkte. Der Bundeszuschuss blieb über die gesamte Zeit konstant. Die Verschuldung stieg nur maßvoll. Es hielt allerdings nicht vor. Kurz nachdem ich das Arbeitsgebiet im Juli 1989 verlassen hatte, fiel die Mauer. Mit der Einheit kam die Reichsbahn zur Bundesrepublik. Heinz Dürr wurde Vorstandsvorsitzender beider Bahnen und es begann eine Zeit ungehemmter Geldausgaben. Heute kostet das System Schiene den Bundeshaushalt direkt und indirekt etwa 18 Milliarden Euro jährlich. Im Vergleich dazu war der Verkehrsträger Schiene in den 80er Jahren für den Bund preisgünstig gewesen. Auch das ist eine Erkenntnis, die wichtig, wenngleich schmerzhaft ist. Keine einmal erreichte Konsolidierung hat eine eingebaute Garantie, dass sie von Dauer ist, wenn die Mentalität fehlt und die Menschen fehlen, um sie zu verteidigen und weiter auszubauen.